nimm, was dir gefällt. Jugend, Wein und Liebe sind das Glück der Welt. Ich weiß einen Freund aus der Jugendzeit. Nehmt euch den zum Vorbild, der war sehr gescheit. Der wird vom Heideklub, der trinkt den Igelob, der trinkt den Umverlust vom vierten Wein. Und dann zu jedem Glas, der füllt mit jedem Nass, in jeder Perle Wein grüßt sich ein Mägdelein. Ein Glas auf die Marie, ein Glas auf die Sophie, ein drittes auf das Blöcke. Vom Rhein, der wird vom Heidegrund, der Mann war wirklich klug. Wer heißt geliebt, muss auch ein braver Tschecher sein. Ist es einmal aus und dein Herz bleibt stehen, sag dem Leben Prost, mein Freund, es war so schön. Leer dein Glas auf den, der ist so gemocht, der sein ganzes Leben nur im Rausch verbracht. Ein Glas auf die Marie, ein Glas auf die Sophie, ein drittes auf das Glöckchen vom Rhein. Der wird vom Heiden groß, der Mann war wirklich gut. Wer heißt